Erster, du sollst einen Altar aus Akazienholz machen. Er ist 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. Er ist viereckig und 3 Ellen hoch. Zweiter, du sollst Hörner an die 4 Ecken machen. Die Hörner gehören zum Altar. Du sollst den Altar mit Kupfer bedecken. Dritter, du sollst Töpfe, Schaufeln, Becken, Gabeln und Pfannen machen. Man braucht sie, um Fett zu entfernen. Alle diese Dinge sollen aus Kupfer sein. Vierter, du sollst ein Netz aus Kupfer machen. Du sollst 4 Ringe aus Kupfer daran machen. Die Ringe kommen an die 4 Ecken des Altars. Fünfter, du sollst das Netz unter den Rand des Altars setzen. Das Netz soll bis zur Mitte des Altars gehen. Sechster, du sollst Stangen für den Altar machen. Sie sollen aus Akazienholz sein. Du sollst sie mit Kupfer bedecken. Siebter, du sollst die Stangen durch die Ringe stecken. Die Stangen sind dann an den Seiten des Altars. So kann man den Altar tragen. Achter, du sollst den Altar aus Brettern machen. Innen ist er hohl. Ich habe es dir auf dem Berg gezeigt. So sollst du ihn machen. Neunter, du sollst den Vorhof des Zeltes machen. Für die Südseite machst du Vorhänge. Sie sind aus feinem Leinen und 100 Ellen lang. Zehnter, dazu kommen 20 Säulen. Sie haben 20 Füße aus Kupfer. Die Nägel und Ringe an den Säulen sollen aus Silber sein. Elfter, für die Nordseite machst du auch Vorhänge. Sie sind 100 Ellen lang. Dazu kommen 20 Säulen mit 20 Füßen aus Kupfer. Die Nägel und Ringe an den Säulen sollen aus Silber sein. Zwölfter, die Westseite des Vorhofs soll Vorhänge von 50 Ellen Länge haben. Dazu kommen 10 Säulen mit 10 Füßen. Dreizehnter, die Ostseite des Vorhofs soll 50 Ellen lang sein. Vierzehnter, auf eine Seite kommen 15 Ellen Vorhänge. Dazu kommen 3 Säulen mit 3 Füßen. Fünfzehnter, auf die andere Seite kommen auch 15 Ellen Vorhänge. Dazu kommen 3 Säulen mit 3 Füßen. Sechzehnter, das Tor des Vorhofs soll einen 20 Ellen breiten Vorhang haben. Der Vorhang ist aus blauem, rotem und purpurfarbenem Stoff. Er ist auch aus feinem Leinen und schön gemacht. Dazu kommen 4 Säulen mit 4 Füßen. 17. Alle Säulen des Vorhofs sollen überall silberne Ringe haben. Die Nägel sollen auch aus Silber sein. Ihre Füße sind aus Kupfer. 18. Der Vorhof ist 100 Ellen lang. Er ist 50 Ellen breit. Die Vorhänge sind 5 Ellen hoch und aus feinem Leinen. Die Füße sind aus Kupfer. 19. Alle Geräte für das Zelt und den Dienst darin sollen aus Kupfer sein. Alle Heringe des Zeltes sollen aus Kupfer sein. Alle Heringe des Vorhofs sollen auch aus Kupfer sein. 20. Du sollst den Israeliten sagen, sie sollen dir reines Öl aus Oliven bringen. Das Öl ist für die Lampe. Die Lampen sollen immer brennen können. 21. Im Zelt der Begegnung, vor dem Vorhang, ist die Lampe. Aaron und seine Söhne sollen die Lampe vorbereiten. Sie soll von Abend bis Morgen vor Gott brennen. Das ist eine ewige Regel für Israel.